In the steam, the bullets in the mercury, the bottle in the goddamn snowflakes, but you didn't. Nüchtern betrachtet sind meine Rap-Beigaben unschätzbar, demnächst findet man verstecktes Grab in dem Valley of Kings. Und ich schätze schon mal, da ist so einiges an zu viel Sex-Styles drin. Noch Diebstahl und Verleumdung ziehen sich wie blutige Fäden, Tropfen von abgetrennten Trophäen in der Hand zum Gruß erhoben zu seinen Gegnern. Hey. Sie stehen unter Druck wie Hydranten, unter Zugwang wie Anker, Hitwurz. Shitstorm beim Ficken gekillt, die Fliegen, ich trinke gerne Stampire nach Belieben, zu viel Sex und Gefahr ist im Verzug. Make it stop. Es ist Abend in der Stadt, der Punkrock takt. Ein pharaonischer Käfig, der alles ableitet, ein Käfig aus Zeit. Kesketur, Lepredur, Metador, Eriks Vogelsong. In dem Valley of Kings, Fackelschein, Sandstein, Platz, Angst, Claustrophe Systems. Baut Joni mit dem gewissen Spiegelstein vor. Wie willst du es mitnehmen in dem Eilung können vor Krieg und Leid in zweite Menschheit? Denn dort, wo er lebt, ist in manchen Wintergärten mehr Natur als in den Parks, in den Städten. Sego, Pfeff am Pratset und all die kennt den Metalpunk trocken sagen, ich brauche den Part von. Ich beobachte alles über Headset-Camps. Sie betreten die Kammer nach Rätseln, Fallen oder Hebeln und Krallen, Nebel und ewig alten Hallen vorbei an Gräbern meiner Ahnen und ihren Beigaben vorbei am MacBook. Von Alfred der Zweite direkt weiter zum Grab vom Vivis der Weise eines Pharaos über Ländereien, Strieges, Delta, Krautzonen, Sklaventreiber. Die Spannung steigt, in Mission Control Daten kommen rein, die Mitarbeiter loben die Dog mit Captain Throne. Auf dem Splitscreen erkennt man ohnehin Bohne, die Luft ist rein und ein Mensch, der hinter mir herräumt, kippt mein Kaffeebecher um. Was fällt dir ein? Ist das zu schwer? Du mach die Scheiße weg, du Lump, herrsch dich ihn voll und roll mich zurück. Reguliere an den Screens die Sauerstofftanks und sehe mit angespannter Mimik auf die gemauerte Wand. Alles ist still. Nur das Piepsen in der Biohard, der Pulsschlag, Atmung, vitale Smartwares, bleibt ruhig und zieht die ersten Steine, legt sie gesammelt zur Seite, zärtlich wie ein Gynäkologe, Fleisch Lego spielen oder ohne Kondome, lass die Ranke fallen, komm schon meiner eine, er geht durch in den Raum von Beavis des Weisen, öffnet den Grabstein und steckt auf einmal, ohne es zu wissen, in einem Zimmer voll Hornissen.